Aber warum machten sich die Fälscher nicht daran, auch für die nun stumme Epoche Gesetze zu fabrizieren? Zwei Gründe waren maßgebend, von solcher Arbeit die Finger zu lassen. Erstens, ein derartiges Vorhaben erwies sich als unausführbar. Erdichtetes Recht muss noch viel mehr zum Verräter der künstlichen Natur aller mittelalterlicher Überlieferung werden, als es beispielsweise die gefälschten Papstregister schon sind. Recht ist nun einmal ein Organismus, der wächst, der ebenso gut alte Bestandteile ausscheidet wie neue aufnimmt. Ein über viele Jahrhunderte dauerndes und ständig wachsendes und sich abänderndes Recht zusammen zu fantasieren, das ist keine kleine Aufgabe. Dies Recht dürfte ja nicht in der Luft hängen, sondern müsste in ständiger Wechselbeziehung mit dem staatlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Leben stehen. Die Fälscher waren weise und vorsichtig genug, ihre Kunst gerade auf dem Gebiete des Rechts sparsam anzuwenden. Es gab da zum Beispiel einen sehr heiklen Punkt. Angenommen, man fabrizierte weitere Rechtsbücher, welcher Instanz sollte man da für die stummen Jahrhunderte Befugnis andichten, das Recht zu setzen? Man konnte das Recht nicht wie vom Himmel gefallen hinstellen. Es standen zwei Wege offen. Man konnte das jeweilige Recht entweder von einer Versammlung des Volkes rechtskundiger Männer als Abgeordnete oder durch einen Willensakt des Herrschers, Königs, Kaisers verkündet und gesetzt sein lassen. Aber welchen Weg sollte man nun einschlagen? Volksrecht? Amtsrecht? Sollte man hübsch abwechseln? Wir werfen einen Blick auf die Lex Salica zurück und bemerken schon an diesem Erzeugnis, wie die Fälscher ängstlich bemüht waren, eindeutige Angaben zu vermeiden und lieber beide Wege offen zu lassen. Diese doppelte Buchführung wurde ja auch in dem Sachsenspiegel ganz unbekümmert angewendet. Im 55. Kapitel des ersten Buches im Sachsenspiegel heißt es nämlich über den Ursprung der Gerichtsgewalt: Alles Recht ist Volksrecht und wird durch Volkswahl übertragen. Im dritten Buche aber erfahren wir etwas ganz anderes, nämlich: Alles Recht ist Amtsrecht und stammt vom Könige. Aus noch einem anderen Grunde aber unterließ es die Fälscherleitung, gerade für die stumme Epoche weltliche Rechtsbücher zu verfertigen. Für diese Zeit wollte nämlich die Kurie das päpstliche Recht auf den europäischen Markt bringen. Gerade als in den stummen Jahrhunderten das weltliche Recht verschwand, erschienen die päpstlichen Rechtsbücher auf dem Plan der Überlieferung. Gerade in den stummen Jahrhunderten verbreitet sich in der papiernen Überlieferung das Recht der Kurie. Seit dem Ende des 9. Jahrhunderts tauchen in der Pseudo-Überlieferung die Sammlungen der kanonischen Rechtsquellen, wie die des Abtes Regino zu Prüm, des Bischofs Burkhard zu Worms, des Ivo von Chartres auf. Und gegen 1230 erscheint unter Gregor dem 9. die erste offizielle päpstliche Dekretalensammlung als christlich-germanisches Recht. Ein geschriebenes Recht war also auch in den stummen Jahrhunderten vorhanden, allerdings kein weltliches. Das geschriebene weltliche Recht ersteht genau zu diesem Zeitpunkte von seinem langen Todeslager, und zwar zuerst in der Gestalt des Sachsenspiegels. Wie kam es, dass deutsches Recht nun mit einem Male wieder geschrieben wurde? Warum hat Eike von Repgau oder Repgo seinen Sachsenspiegel geschrieben? Angeblich zwischen 1215 und 1235 setzte sich ein gelehrter, schon bejahrter Rittersmann, Eike von Repgau, im Gau Serimund zwischen Elbe, Mulde und Saale an den Schreibtisch, um ein eigentlich unerhörtes Vorhaben auszuführen, nämlich das unter seinem Volke, den Sachsen, herrschende wilde Gewohnheitsrecht zum ersten Male schriftlich aufzuzeichnen. Eike soll sein Rechtsbuch, dem er später den Titel »Spiegel der Sachsen« gab, zuerst lateinisch verfasst und nachträglich auf Bitten eines Grafen Hoyer von Falkenstein ins Deutsche übersetzt haben. Welchen Zweck verfolgte nun Ritter Eike mit seinem Sachsenspiegel? Wie soll er überhaupt auf den Gedanken verfallen sein, das Recht der Sachsen schriftlich niederzulegen? Darüber geben eine gereimte Vorrede und zwei prosaische Vorreden Auskunft. Der Verfasser des Sachsenspiegels, sagt Frenzdorf, hatte aus seiner Tätigkeit in den Gerichten die Rechtszustände und die Gesinnungen derer, die mit dem Rechte zu tun hatten, kennengelernt. Sie überzeugte ihn von der Notwendigkeit einer Reform. Das einzige Mittel, sie zu erreichen, sah er in der Aufzeichnung nicht eines neuen, von ihm erdachten, sondern des vorhandenen Rechts. Weil das Recht alt ist und bloß dem Gedächtnis anvertraut, ihm zu entschwinden droht, will das Buch den bei der Rechtsanwendung Tätigen zu Hilfe kommen. Das Buch soll ihnen bloß die Arbeit erleichtern, Mühe und Kosten ersparen, die sie vermutlich durch Einholen fremder Rechtsbelehrung verursacht worden wären. Das Vorhaben des Spieglers ärgerte manche, die Unrecht taten und es für Recht ausgaben. Ein Vorgang in der Grafschaft Oldenburg von 1336 zeigt, wie lange noch dasselbe Bedürfnis auf der einen und derselbe Widerstand auf der anderen Seite fortdauerte. Da die alte Ritterschaft des Landes weggestorben war und die junge sich als des Rechts unkundig und unsicher bei der Anwendung erwies, ließ Graf Johann eine Handschrift des Sachsenspiegels herstellen und zugänglich machen. Auf die Frage, warum hat Eike sein Rechtsbuch geschrieben, wird somit vom Verfasser selbst eine Antwort gegeben, die kurz und bündig wie folgt ausfällt: weil die jüngere Generation des alten Rechts unkundig geworden ist, weil es dem Gedächtnis zu entschwinden droht, weil das Recht unsicher angewandt und sogar Unrecht für Recht ausgegeben wird, darum will Eike das echte, gute Recht durch Niederschrift retten und sichern. Nun ist von dieser Antwort bis zur Beantwortung der früheren Frage, ist es überhaupt möglich, dass sich das Rechtsleben eines zivilisierten Volkes 300 Jahre hindurch in den wilden Formen des Gewohnheitsrechts abspielen kann, nur ein kleiner Schritt. Die Frage nach der Möglichkeit jahrhundertelangen Tiefstandes des Rechtslebens im mittelalterlichen Abendlande ist unbedingt zu verneinen, denn alle die geschilderten Übelstände, die Eike von Rebgau zur Abfassung seines geschriebenen Rechtes veranlasst haben, hätten sich schon 100 Jahre nach dem Verschwinden der Volksrechte in einem derartigen Ausmaße und solcher Stärke einstellen müssen, dass völliges Chaos über das Rechtsleben hereingebrochen und an eine geordnete Rechtsprechung nicht mehr zu denken gewesen wäre. Nicht erst im 13. Jahrhundert, sondern bereits im 10. musste das alte Recht nur dem Gedächtnis anvertraut zu entschwinden drohen, und im 11. Jahrhundert musste die Kenntnis des alten Rechtes so verblasst sein, das Recht in guter und böser Absicht so sehr entstellt und zersplittert sein, musste, kurz gesagt, die Rechtsunsicherheit so rapide Überhand nehmen, dass nicht nur die lauen amtlichen Stellen, sondern alle Welt aus tiefster Not nach Reformen geschrien hätten. Ungeschriebenes Recht ist kein Recht, bleibt kein Recht, denn es vernichtet sich selbst und wird vollends durch Willkür und Missbrauch in Unrecht verwandelt. Recht und Gedächtnis verträgt sich so wenig wie Feuer und Wasser. Was soll aus der Rechtsprechung werden, wenn sich von 20 alten Schöffen eine Gruppe anders auf das alte Recht besann als eine andere Gruppe? Gerade bei alten Leuten lässt doch oft das Gedächtnis zu wünschen übrig. Und wenn sich alle 20 anders auf das Recht besinnen, zum Teil besinnen wollen, wer ist da im Besitze des echten Rechts? Nach Strophe 8 der einen Sachsenspiegel-Vorrede besinnt sich ja auch eine Gegnergruppe des Verfassers anders als er auf das alte Recht und rät ihm zu Änderungen. Die mittelalterliche Rechtsgeschichte bezeugt somit zweierlei. Erstens, die Rechtsquellen sind, wie die weltlichen Register, zum Teil gänzlich vernichtet worden. Zweitens, soweit die Quellen erhalten sind, wurden diese nach bestimmten Gesichtspunkten umgefälscht.